Viertens, Sie haben von Veränderungen solcher Mittel der politischen Propaganda oder politischen Protests gesprochen. Aus welchen Gründen oder zu welchen Zwecken kommt bzw. kam es jeweils zu solchen Veränderungen des Propaganda- oder Protestverhaltens? Ja, der wesentliche Grund, dass heute andere Mittel für die politische Propaganda eingesetzt werden, ist die technische Entwicklung. Etwas völlig anderes ist die Änderung der Inhalte politischer Propaganda, aber hier wird ja ausdrücklich nach den Mitteln gefragt. Staatliche Repression kann natürlich auch zu einer Änderung des Protestverhaltens führen. Wenn Demos an bestimmten Orten nicht mehr erlaubt werden, weil ständig Sondergesetze erlassen werden, so muss auf andere Orte ausgewichen werden. Ist zum Beispiel der Friedhof in Halbe nicht mehr zugänglich, muss ortsnah aber woanders demonstriert werden.